Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie bitte LibriVox.org. Gelesen von J.C. Guan. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Die Heimkehr 1823 bis 1824. Teil 3. Nummer 57. Habe mich mit Liebesreden festgelogen an dein Herz und verstrickt in eigen Fäden, wird zum Ernste mit mein Scherz. Wenn du dich mit vollen Rechte Scherzen nun von mir entfernst, nann sich mir die Höhlenmächte und ich schieß mit Tod im Ernst. Nummer 58. Zu fragmentarisch ist Welt und Leben. Ich will mich zum deutschen Professor begeben, der weiß das Leben zusammenzusetzen, und er macht ein verständlich System daraus, mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen stopft er die Lücken des Weltenbaus. Nummer 59. Ich hab mir lang den Kopf zerbrochen, mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, doch deine liebenswürdigen Augen, sie haben mich zum Entschluss gebracht. Jetzt bleib ich, wo deine Augen leuchten, in ihrer süßen, klugen Pracht, dass ich noch einmal würde lieben, ich hätt es nimmermehr gedacht. Nummer 60. Sie haben heute Abend Gesellschaft, und das Haus ist lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster bewegt sich ein Schattenbild. Du schaust mich nicht im Dunkeln, steh ich hier unten allein. Noch weniger kannst du schauen in mein dunkles Herz hinein. Mein dunkles Herz liebt dich. Es liebt dich und es bricht, und bricht und zuckt und verblutet, aber du siehst es nicht. Nummer 61. Ich wollt meine Schmerzen ergößen, sich all in ein einziges Wort. Das geb ich den lustigen Winden, die trügen es lustig fort. Sie tragen zu dir, Geliebte, das schmerzerfüllte Wort. Du hörst es zu jeder Stunde, du hörst es an jeden Ort. Und hast du zum nächtlichen Schlummer geschlossen die Augen kaum, so wird dich mein Wort verfolgen bis in den tiefsten Traum. Nummer 62. Du hast Diamanten und Perlen, hast alles, was Menschen begehr, und hast die schönsten Augen, mein Liebchen, was willst du mehr? Auf deine schönen Augen hab ich ein ganzes Heer von ewigen Liedern gedichtet, mein Liebchen, was willst du mehr? Mit deinen schönen Augen hast du mich gequält so sehr und hast mich zugrunde gerichtet, mein Liebchen, was willst du mehr? Nummer 63. Wer zum ersten Male liebt, sei's auch glücklos, ist ein Gott. Aber wer zum zweiten Male glücklos liebt, der ist ein Narr. Ich, ein solcher Narr, ich liebe wieder ohne Gegenliebe, Sonne, Mond und Sterne lachen, und ich lache mit und sterbe. Nummer 64. Gaben mir Rat und gute Lehren, überschütteten mich mit Ehren, sagten, dass ich nur warten sollt, haben mich protegieren gewollt. aber bei all ihrem Protegieren hätte ich können vor Hunger krepieren, wär nicht gekommen ein braver Mann. Wacker nahm er sich meiner an. Braver Mann, er schafft mir zu essen, will es ihm nie und nimmer vergessen. Schade, dass ich ihn nicht küssen kann, denn ich bin selbst dieser brave Mann. Nummer 65. Diesen liebenswürdigen Jüngling kann man nicht genug verrehen. Oft traktiert er mich mit Austern und mit Rheinwein und Likören. Zierlich sitzt im Rock und Höschen, doch noch zierlicher die Binde. Und so kommt er jeden Morgen, fragt, ob ich mich wohl befinde, spricht von meinem weiten Ruhme, meiner Anmut, meinen Witzen. Eifrig und geschäftig ist er, mir zu dienen, mir zu nützen. Und des Abends in Gesellschaft mit beigestelltem Gesichter deklamiert er vor den Damen meine göttlichen Gedichter. O, wie ist es hoch erfreulich, solchen Jüngling noch zu finden, jetzt in unserer Zeit, wo täglich mehr und mehr die Besten schwinden. Nummer 66. Mir träumt, ich bin der liebe Gott und sitz im Himmel droben, und Englein sitzen um mich her, die meine Verse loben. Und Kuchen ess ich und Konfekt für Menschen lieben Gulden, und Kardinal trinkt ich dabei und habe keine Schulden. Doch Langweile plagt mich sehr, ich wollt, ich wär auf Erden, und wär ich nicht der liebe Gott, ich könnt des Teufels werden. Du langer Engel Gabriel, geh, mach dich auf die Sohlen, und meinen teuren Freund Eugen sollst du herauf mir holen. Such ihn nicht im Kollegium, such ihn beim Glas Tokaja, such ihn nicht in der Hedwigskirch, such ihn beim Mamselmeier. Da breitet aus sein Vögelpaar und fliegt herab der Engel und packt ihn auf und bringt herauf den Freund, dein lieben Bengel. Ja, Jung, ich bin der liebe Gott und ich regier die Erde. Ich hab's ja immer dir gesagt, dass ich was recht noch werde. Und Wunder tu ich alle Tag, die sollen dich entzücken, und dir zum Spaße will ich heut die Stadt Berlin beglücken. Die Pflastersteine auf der Straße, die sollen jetzt sich spalten, und eine Auster frisch und klar soll jeder Stein enthalten. Ein Regen von Zitronensaft soll tauig sie begießen, und in den Straßengössen soll der beste Rheinwein fließen. Wie freuen die Berliner sich, sie gehen schon ans Fressen, die Herren von dem Langgericht, die saufen aus den Gößen. Wie freuen die Poeten sich bei solchen Goethefraße, die Leutnants und die Finderich, die lecken ab die Straße. Die Leutnant und die Finderich, das sind die klügsten Leute, sie denken, alle Tag geschieht, kein Wunder, so wie heute. Nummer 67. Ich hab euch im besten Juli verlassen und find euch wieder im Januar. Ihr saßet damals so recht in der Hitze, jetzt seid ihr gekühlt und kalt sogar. Bald scheid ich nochmals und komm ich eins wieder, dann seid ihr weder warm noch kalt, und über eure Gräber schreit ich, und das eigene Herz ist arm und alt. Nummer 68. Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben, aus schönen Armen, die uns fest umschlossen. Ich wär gern noch einen Tag geblieben, da kam der Schwager schon mit seinen Rossen. Das ist das Leben, Kind, ein ewig Jammern, ein ewig Abschied nehmen, ewiges Tränen. Konnt denn dein Herz das meine nicht umklammern, hat selbst dein Augen mich nicht halten können. Nummer 69. Wir fuhren allein im Dunkeln, Postwagen die ganze Nacht. Wir ruchten einander am Herzen, wir haben gescherzt und gelacht. Doch als es morgens tagte, mein Kind, wie staunten wir, denn zwischen uns saß Amor, der blinde Passagier. Nummer 70. Das weiß Gott, wo sich die tolle Dirne einquartieret hat. Fluchend in dem Regenwetter lauf ich durch die ganze Stadt. Bin ich doch von einem Gasthof nach dem andern hingerannt, und an jeden groben Kellner hab ich mich umsonst gewandt. Da erblick ich sie am Fenster, und sie winkt und kichert hell. Könnt ich wissen, du bewohntest, Mädchen, solches Prachthotel. Nummer 71. Wie dunkle Träume stehen die Häuser in langer Reihe. Tief eingehüllt in Mäntel schreite ich schweigend vorbei. Der Turm der Kathedrale verkündet die zwölfte Stund mit ihren Reizen und Küssen. Erwartet mich, Liebchen, jetzund. Der Mond ist mein Begleiter, er leuchtet mir freundlich vor. Da bin ich an ihrem Hause, und freudig ruf ich empor. Ich danke dir, alter Vertrauter, dass du meinen Weg erhält. Jetzt will ich dich entlassen, jetzt leuchte der übrigen Welt. Und findest du einen Verliebten, der einsam klagt sein Leid, so tröst ihn, wie du mich selber getröstet in alte Zeit. Nummer 72. Und bist du erst mein ehrlich Weib, dann bist du zu beneiden, dann lebst du in Leute Zeitvertreib, in Leute Pläsier und Freuden. Und wenn du schiltst und wenn du tobst, ich werde es geduldig leiden. Doch wenn du meine Verse nicht lobst, lass ich mich von dir scheiden. Nummer 73. An deine schneeweiße Schulter hab ich mein Haupt gelehnt, und heimlich kann ich behorchen, wonach dein Herz sich sehnt. Es blasen die blauen Husaren und reiten zum Tor herein, und morgen will mich verlassen die Herz allerliebste mein. Und willst du mich morgen verlassen, so bist du doch heute noch mein, und in deinen schönen Armen will ich doppelt selig sein. Nummer 74. Es blasen die blauen Husaren und reiten zum Tor hinaus. Da komm ich, Geliebte, und bringe dir einen Rosenstrauß. Das war eine wilde Wirtschaft, Kriegsvolk und Landesplag. Sogar in deinem Herzchen viel Anquartierung lag. Nummer 75. habe auch in jungen Jahren manches bittre Leid erfahren. Von der Liebe Glut, doch das Holz ist gar zu teuer, und erlöschen will das Feuer, ma foi, und das ist gut. Das bedenke, junge Schöne, schicke fort die dumme Träne, und den dummen Liebesharm ist das Leben dir geblieben, so vergiss das alte Lieben, ma foi, in meinem Arm. Nummer 76. Bist du wirklich mir so feindlich? Bist du wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, dass du mich so schlecht behandelt. O ihr undankbaren Lieben, sagt, wie könnt ihr Schlimmes sagen von dem Manne, der so liebend euch geküsst in schönen Tagen? Nummer 77. Ach, die Augen sind es wieder, die mich ein so lieblich grüßten, und es sind die Lippen wieder, die das Leben mir versüßten. Auch die Stimme ist er wieder, die ich einst so gern gehöret, nur ich selber bin's nicht wieder, bin verändert heimgekehret. Von den weißen schönen Armen, fest und liebevoll umschlossen, lieg ich jetzt an ihrem Herzen, dumpfen Sinnes und verdrossen. Nummer 78. Selten habt ihr mich verstanden, selten auch verstand ich euch, nur wenn wir im Kot uns fanden, so verstanden wir uns gleich. Nummer 79. Doch die Kastraten klagten, als ich meine Stimme erhob. Sie klagten und sie sagten, ich singe viel zu grob. Und lieblich erhoben sie alle die kleinen Stimmelein, die Trillerchen wie Kristalle. Sie klangen so fein und rein. Sie sangen von Liebessehnen, von Liebe und Liebe sehr groß. Die Damen schwammen in Tränen bei solchem Kunstgenuss. Nummer 80. Auf den Wellen Salamancas sind die Lüfte lind und labend. Dort mit meiner holden Donna wandle ich am Sonnabend. Um den schlanken Leib der Schönen hab ich meinen Arm gebogen, und mit seligem Finger fühl ich ihres Busens stolzes Wogen. Doch ein ängstliches Geflüster sitz ich durch die Lindenbäume, und der dunkle Mühlbach unten murmelt böse, bange Träume. Ach, Senora, Ahnung sag mir, eins wird man mich relegieren, und auf Salamancas Wählen gehen wir nimmermehr spazieren. Nummer 81. Neben mir wohnt Don Henriques, den man auch den Schönen nennet. Nachbarlich sind unsere Zimmer nur von dünner Wand getrennet. Salamancas Damen glühen, wenn er durch die Straßen streitet, Sporen klirrend, Schnürbart kräuselnd und von Hunden stets begleitet. Doch in stiller Abendstunde sitzt er ganz allein daheime, in den Händen die Gitarre, in der Seele süße Träume. In die Saiten greift er bebend und beginnt zu fantasieren. Ach, wie Katzenjammer quält mich sein Geschnarr und Quinquilieren. Nummer 82. Kaum sahen wir uns, und an Augen und Stimme merkt ich, dass du mir gewogen bist, stand nicht dabei die Mutter, die schlimme. Ich glaube, wir hätten uns gleich geküsst. Und morgen verlasse ich wieder das Städtchen und eile fort im alten Lauf. Dann lauert am Fenster mein blondes Mädchen und freundliche Grüße werf ich hinauf. Nummer 83. Über die Berge steigt schon die Sonne, die Lämmerherde läutet fern. Mein Liebchen, mein Lamm, mein Sonne und Wonne, noch einmal sah ich dich gar zu gern. Ich schaue hinauf mit spähender Miene. Leb wohl, mein Kind, ich wandere von hier. Vergebens, es regt sich keine Gardine. Sie liegt noch und schläft und träumt von mir. Nummer 84. Zu Halle auf dem Markt, da stehen zwei große Löwen. Ei, du herrlicher Löwentrotz, wie hat man dich gezähmet? Zu Halle auf dem Markt, da steht ein großer Riese. Er hat ein Schwert und regt sich nicht, er ist vor Schreck versteinert. Zu Halle auf dem Markt, da steht eine große Kirche. Die Bürschenschaft und die Landsmannschaft, die haben dort Platz zum Beten. Nummer 85. Dämmernd liegt der Sonnenabend über Wald und grünen Wiesen. Goldener Mond in blauen Himmel strahlt herunter, duftig labend. An dem Bache zirpt die Grille und es reckt sich in dem Wasser. Und der Wanderer hört ein Plätschern und ein Atmen in der Stille. Dorten an dem Bach alleine badet sich die schöne Elfe. Arm und Nacken, weiß und lieblich, schimmern in den Mondenscheine. Nummer 86. Nacht liegt auf den fremden Wegen, krankes Herz und müde Glieder. Ach, da fließt wie stiller Segen, süßer Mond, dein Licht hernieder. Süßer Mond, mit deinen Strahlen scheuchest du das nächt'ge Grauen. Es zerrinnen meine Qualen und die Augen übertauen. Nummer 87. Der Tod, das ist die kühle Nacht, das Leben ist der schwüle Tag. Es dunkelt schon, mich schläfert, der Tag hat mich müd gemacht. Über mein Bett erhebt sich ein Baum, drin singt die junge Nachtigall. Sie singt von lauter Liebe, ich höre es sogar im Traum. Nummer 88. Sag, wo ist dein schönes Liebchen, das du einst so schön besungen, als die zaubermächt'gen Flammen wunderbar dein Herz durchdrungen. Jene Flammen sind erschlossen, und mein Herz ist kalt und trüber. Und dies Büchlein ist die Urne mit der Asche meiner Liebe. Ende von Die Heimkehr 1823 bis 1824 Teil 3